Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Love. Lässig. Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian. Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Und niemand bringt den Sound der 80er Jahre so gut zurück ins Radio wie Purple Disco Machine. Jetzt, heute Abend, haben wir ihn mit einem klassischen Mix zu Gast bei uns im Club-Ding. Und zum Eingrooven packen wir euch noch ein paar feinste Housebeats vom Hamburger DJ und Produzent Hagen Fielty mit dazu. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. Club-Ding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. But now

Square. I made do. I heard the rumors and they're all true. It's normal, that's just what we do. Wild out. Wow. Thank you.

einer, der mir leider. Er steht mal. Ist einen allein.

I would do.

rewind. Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 0 Uhr mit Stefan Evert.